hin! Rutsch nicht so herum, schau dich nicht so um, frag mich nicht warum. Lehn dich nicht so zurück. Zupf nicht an dem Schuh, gib schon endlich Ruhe, höre lieber zu. Siehst du das? Ist Musik? Ach ja, das ist Musik. Wenn ich das hör, bin ich in meinem Glück. Du wirst mich nie verstehen. Das kann ich deutlich sehen. Dir ist lieber als Rossini so ein Fliegerl im Bikini. Wie dein Mannequin die ruht, wäre die hier mit dir, dann wär alles gut. Hör zu zappeln auf, gib die Hände rauf, sei nicht so brutal zu mir. Räuspere dich nicht, mache kein Gesicht, das ist eine Qual mit dir. Dass wir heute hier bei der Ouvertüre ist mein Verdienst. Immer sind wir spät, weil du keinen Platz zum Parken findest. Ein jeder andere parkt im Nu, nur du brauchst stundenlang dazu. Sei still, gib Ruhe. Jetzt kommt die Schnelle, die süße Schnelle. Sowas von Tönen, das kann mich zu Tränen rühren. Ich frag dich, warum lässt du nicht mal mich chauffieren? Nur weil du denkst, es könnte im Wagen was passieren. Beim Reversieren, da weiß ich nie und habe nie mich so dumm angestellt wie beispielsweise du. Hörst du die Geigen? Ich werd dir zeigen. Du weißt bis heute nicht, dass ich euch im Auto sah. Du vorne als bon vivant, die Ruth saß am Volant. Mit ihrem blödesten Gesicht, die lässt du ja, mich lässt du nicht. Gib es doch zu! Du bist ja irr. Was dir gefällt an der Person, verstehe ich nicht. So schön wie die ist, bin ich auch. Die ist ja dürr. Wenn die wo Schmerzen hat, dann weiß man nicht, ob es im Rücken ist oder im Bauch. Wäre ich dick, wie ich es war vor einem Jahr, dann würde ich einsehen, bitte, dass dir das nicht passt. Heute bin ich schick. Und da begreife ich beim besten Willen nicht, wozu du eine andere hast. Was mir am Standesamt fiel ein, dass ich dir da nicht sagte nein, da muss mein Schutzengel im Kino gewesen sein. Sitz nicht so unglücklich neben mir, wenn ich dich in die Oper führe. Wahrscheinlich schläfst schon bei der Ouvertüre. Früher hast du erst geschnarcht im letzten Akt. Wenn du schon schnarchen musst, schnarch wenigstens im Takt. Ach, dazu lässt man im Paraffin sich malträtieren. Ja, dafür hungert man und lässt sich noch massieren. Nimm doch Herrn Brenner, den Dr. Renner, Direktor Tenner, das sind noch Männer. Doch du, beim Essen bist du auf das Fette picht und beim Umarmen magst du's nicht. Psst. Ich bin bestimmt nicht bissig, da werde ich mich schämen. Tra-la-la-la-la. Doch musst du selber sagen, das ist kein Benehmen. Den ganzen Tag sitze ich allein zu Hause. Und schaue auf die Uhr, die Fehler, die man macht, sieht man erst später. Denk ich an Peter. Das war ein Mann, Kinder, der hatte Grübchen. Nicht in den Wangen, Dummkopf, sondern an der Ruhe. Aber du, was hast du? Nichts als Schulden ringsumher. Und dabei hättest du nicht mal die, wenn ich nicht wär. In diesem Kleid hier muss ich gehen, das schon ein jeder hat gesehen. Anstatt ein neues mir zu kaufen, wie es wäre deine Pflicht. Den Biber trage ich sogar im Winter schon das vierte Jahr. Ich weiß genau, wenn ich was sag, das fällt bei dir nicht ins Gewicht. Das ist nicht lang für einen Pelz, sagst du mit zynischem Gesicht. Wie lang der Biber ihn vor mir getragen hat, das fragst du nicht. Ich bitte dich, sei endlich still, weil ich Rossini hören will. Ich gehe in die Oper nicht, damit man dauernd zu mir spricht. Ein Glück, dass die Musik in ihrem Bann mich hält. Sonst hätte ich dir was erzählt. Aber bis die Oper aus, bis wir beide sind zu Haus, wirst du hören von mir, was ich halte von dir. Schluss, aus.